Während der Delinquent Matthias Oesterlein, 24 Jahre alt, mit dem eigentlichen Raubmord nichts zu tun hatte, sondern wegen anderer Verbrechen mit dem Leben büßen muss, gilt Georg Philipp Lang mit dem Spitznamen Hölzerlips als einer der schlimmsten Verbrecher und Anführer der Halunken und Räuber. Hölzerlips ist über 30 Jahre alt und im Nassauischen gebürtig. Er hat ein echtes Galgengesicht und ist auch auf den ersten Anblick schon als ein Erzgauner zu erkennen. Auch er ist der Sohn herumziehender, im Übrigen aber keiner Verbrechen bezichtigter Eltern. Er trieb sich lange mit seinem Vater herum, bis er sich endlich mit einer Weibsperson verband und sogar rechtlich trauen ließ. Er fing nun einen Handel mit hölzernen Waren an, daher sein Spitzname Hölzerlips. Von dieser Zeit sind keine Verbrechen gegen ihn bekannt. Und er behauptet auch selbst, sich von allen Verbindungen mit Räubern freigehalten zu haben, bis er eines Tages zu Bergen wegen Landstreicherei verhaftet wurde und dort selbst schuldlos für etliche Wochen im Turm einsitzen musste. Seine Gefangenschaft aber nutzte ein gewisser Heinrich Pfeiffer, um eine vertraute Bekanntschaft mit seiner Frau anzuknüpfen und sie zu seiner ständigen Geliebten zu machen. Hölzerlips erfuhr dies in seinem Gefängnis und schnaubte Rache. Nach seiner Freilassung war es sein erstes Geschäft, nach der treulosen Gattin und ihrem Liebhaber zu suchen. Doch Hölzerlips hatte keinerlei Beweise. Seine Frau versicherte ihm ihre unwandelbare Treue, erklärte alles andere für neidische Gerüchte, erzählte ihm von ihrer Teilnahme, ihrem Mitleiden an seiner Gefängniszeit und ihrer Trostlosigkeit. Sie ließ reichlich Branntwein holen und Hölzerlips, der dieses Getränk bis zum Unsinne liebt, trank den Versöhnungstrunk. Aller Groll war nun vergessen, die Liebe neu entflammt. Es wurde immer mehr getrunken, bis Hölzerlips schließlich berauscht auf sein Lager fiel und in einen tiefen Schlaf versank. Als er am nächsten Morgen wieder zu sich kam, fand er sich mit seinen beiden Kindern allein, von Frau und Pfeiffer verlassen. Hölzerlips war nun wirklich in der erbärmlichsten Lage. Und einzig dieser unerhörte Betrug seiner Frau, so behauptet er, zwang ihn, sich den Räubern anzuschließen, weil er anders keine Möglichkeit gehabt habe, sich und seine Kinder durchzubringen. Hölzerlips ist trotz allem Mangel an Erziehung kein ungebildeter Kopf. Ein totales Missfallen kann sein folgerechter Charakter nicht erregen. Vielmehr muss man die verlorene Kraft bedauern, die zum Guten angewandt reife Früchte hätte bringen können. Aber in moralischer Hinsicht ist er immer ein Gegenstand des größten Abscheus. Als letzter wird Veit Krämer heute den Nacken unter dem Schwert des Henkers beugen müssen. Er ist 23 Jahre alt, im Fuldischen gebürtig und wurde der meisten Straßenräubereien, Mordtaten und Diebstähle überführt. Doch liegt dies wohl auch daran, dass er, wie man zu sagen pflegt, sein Herz auf der Zunge trägt und mehr plaudert, als er eigentlich müsste. Durch sein offenes, freimütiges Geständnis konnten die anderen an dem Hemsbacher Raub beteiligten Raubmörder verfolgt, gefasst und im Verhöre überführt werden. Auch hat Veit Krämer sich dem Stadtdirektor als Fleischmann, das heißt als ein Polizeispitzel, zur Verfügung stellen wollen. Dennoch wird er seinem wohlverdienten Ende nicht entkommen.